WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, wir sind ein bisschen zu spät und bitten das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht, wie angekündigt, ein Thema und das Thema heißt Geiz und Gier. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die geizig und gierig sind. Also einmal mit Leuten, die nie genug kriegen können, die das Geld scheffeln, die nie genug materielle Dinge haben können, vielleicht nicht genug Sex haben können, nicht genug Frauen oder Männer haben können. Und dann auch gerne mit Leuten, die absolute Geizkrägen sind, die alles bei sich halten, die nur nehmen und gar nichts geben können. Also ich muss sagen, dass ich Geiz eine der schlimmsten Charaktereigenschaften von Menschen finde. Ich glaube, wer wirklich richtig geizig ist in materiellen Dingen, der ist auch geizig in Herzensangelegenheiten. Wie seht ihr das? Das Thema ist groß. Wir können es auch ausbreiten auf die aktuelle Thematik der Steuerhinterziehung. Letztendlich sind Steuerhinterzieher auch gierig und geizig. Gierig auf jeden Fall. Uli Hoeneß. Ist Uli Hoeneß gierig? Was sagt ihr? Was denkt ihr? Und ich habe neulich einen Bericht im Fernsehen gesehen über Nelson Mandela. Und das fand ich sehr erbärmlich und sehr schlimm, dass die Verwandten, die Töchter oder Söhne, jedenfalls die Nachkommen, sich um das Vermögen richtig zanken und den alten Mann noch vor die Fernsehkameras gezerrt haben, der da gar nichts mehr mitbekommen hat von. Also auch da Geiz und Gier in vollem Gange. Wenn ihr mir gerne eure Geschichte erzählen wollt oder eure Meinung dazu, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Vielleicht war der ein oder andere von euch ja auch mal mit einem Geizkragen, mit einem richtigen Geizkragen zusammen. Wie ist das Leben mit einem Geizkragen, mit einem geizigen Menschen? Ich bin gespannt auf eure Anrufe. Die erste Anruferin ist Petra und die ist 39. Guten Morgen, Petra. Guten Morgen, Domian. Hallo, Petra. Hallo. Bist du selbst geizig? Ich selber bin nicht geizig, nein. Aber ich bin Betroffene, weil mein Ehemann, also wir sind jetzt getrennt lebend, aber der ist sehr geizig. Und ich habe das über 5 Jahre selber mitgemacht und ich muss sagen, also es ist wirklich Wahnsinn, wenn man mit jemandem so zusammen ist, der so extrem geizig ist. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Beschreib doch mal im Einzelnen, wie sich der Geiz bei ihm so bemerkbar machte. Also ich muss sagen, mein Mann, der verdient relativ gut. Das sind ja die Schlimmsten, ne? Ja. Die auch noch viel Kohle haben und dann geizig sind. Genau. Und er hat irgendwie mal ausgerechnet, dass wir mit 3 Personen, also wir hatten noch ein kleines Kind, 120 Euro die Woche auskommen müssen. Aber nicht jetzt nur Lebensmittel. Da drin war Tanken, Windeln, also Babynahrung, Getränke, halt alles drum und dran für 120 Euro die Woche 3 Personen. Und ich habe das also beim besten Willen, obwohl ich sehr günstig im Rad eingekauft habe, also auch immer die Schnäppchen und so überall, das nicht hingekriegt, die 120 Euro die Woche also über die Runden zu kriegen. Lass mich mal zwischenfragen, wie viel, wenn du es weißt, wie viel er im Monat verdient hat? 2600 Euro. 2600 Euro netto? Ja. Ja, okay. Ja, und den Rest hat er dann für sich behalten. Also er ist auch während der Ehe ein paar Mal in Urlaub gefahren ohne uns. Weil er meinte, das wäre ihm zu teuer, mit der ganzen Familie in Urlaub zu fahren. Das ist ja unglaublich. Und und wir sind dann halt zu Hause geblieben. Und er hat mir Woche vorher gesagt, dass er in Urlaub fährt für 3 Wochen. Wohin ist der feine Herr dann in Urlaub gefahren? Unterschiedlich, mal nach Griechenland, mal nach Spanien, also unterschiedlich. Teilweise wusste ich auch gar nicht, wo er in Urlaub ist. Also er hat mir einfach dann nur die E-Mail-Adresse gesagt, weil im Hotel war ja dann E-Mail gewesen. Und wenn irgendwas wäre, dann könnte ich ihn ja dort erreichen. War er denn, oder ist er immer noch so, ist er denn mit sich selbst auch geizig? Nee, also sich gönnt er ja nur das Beste. Also, ach so. Ja, ja. Die Variante gibt es auch, aber es gibt natürlich auch die Variante, die mit sich selbst auch ganz geizig ist und sich selbst auch nichts gönnt. Nee, also. Als du den 5 Jahre verheiratet, als du ihn kennengelernt hast, ist dir das da nicht irgendwie ein bisschen aufgefallen? Also es war am Anfang nicht so ganz extrem. Also er war schon knauserig, muss ich sagen. Also wenn wir uns getroffen haben, dann haben wir, wenn wir ausgegangen sind, hab mal ich bezahlt, mal er bezahlt. Mhm. Aber so ganz extrem ist es dann eigentlich erst in der Ehe geworden und erst eigentlich, wo dann das Kind geboren wurde, dann wurde es dann ganz extrem bei ihm. Warum? Hat er alles immer ausgerechnet. Ich weiß nicht warum. Er hat alles genau immer ausgerechnet. Und ja, also was er hat auch, ich musste auch sämtliche Einkaufszettel, was ich ausgegeben habe, ihm vorlegen. Ja. Die hat er dann auch nachgeprüft und dann immer noch gemeint, irgendwo, wo man noch einsparen könnte. Also es war dann. Du musstest tatsächlich in Kassenbon vorlegen. Ja. Und dann hat er das zu Hause durchgerechnet. Genau, und hat gesagt, pass auf, hier fehlt aber was oder hier hättest du mehr Geld noch im Portemonnaie genau, haben müssen. Also wenn ich zum Beispiel frisches Obst oder Gemüse gekauft habe, also das war ja gar nicht in Ordnung, weil das gibt's ja in Dosen, gibt's ja viel billiger. Peter, ich hätte den gehasst, glaube ich, nachher. Ja, ich hasse ihn auch jetzt. Also ich muss sagen, ich. Aber du warst 5 Jahre mit dem zusammen. Ja, ich weiß. Ja, ich dachte halt immer irgendwie ums Kind, weil der Kleine, der hing halt irgendwie am Papa. Hm. Und er sieht ihn, er hat ihn schon seit über einem Jahr nicht mehr gesehen. Ach, warum? Weil er selber keinen Kontakt will. Also mein Mann will keinen Kontakt zum Kind. Warum nicht? Er ist der Meinung, ein Mann muss sich sein Kind wegdenken können. Hör mal, das. Das hat er wortwörtlich vorm Gericht gesagt und, da hast du dir aber einen geangelt, du. Ja. Mann, was ist denn das für einer? Was ist das denn für ein Satz? Ein Mann muss sich sein Kind wegdenken können. Ja. Das habe ich auch noch nie gehört. Ja. Na toll, wenn der Kleine das mal später erfährt, wenn er groß ist, was er für einen Vater hat. Ja. Zahlt er denn für das Kind? Nee, um Gottes Willen. Also dafür hat er ja kein Geld. Ja gut, das kannst du doch einklagen. Ja, ich habe das schon, ich habe schon den dritten Anwalt, aber irgendwie hat das noch keiner gepackt, irgendwie den zum Unterhalt einzuklagen. Also es geht jetzt wegen der Scheidung, da sind die dahinter, aber die ist natürlich noch nicht durch, weil da noch wegen der Rentenversicherung gibt es da noch Unklarheiten. Ja, aber wenn der Fall so ist, wie du es gerade geschildert hast, dass der ein ordentliches Einkommen hat, dann muss der das zahlen, so sind halt die gesetzlichen Bestimmungen. Ja, ja, ja. Und das Traurige ist eigentlich, dass das Jobcenter, von denen bekomme ich halt Hartz IV, leider auch nicht dahinter ist, dass das Geld irgendwie eingeklagt wird, dass das Jobcenter selber das einklagt. Hast du denn im Moment noch einen Rechtsanwalt an deiner Seite, der sich darum kümmert? Okay, dann wollen wir mal hoffen, dass das dann bald geregelt wird. Noch eine Frage zu diesem Mann. Gab es denn innerhalb dieser 5 Jahre dann auch öfter Streit deshalb? Ja, nur. Also wir waren ständig nur am Streiten, weil er halt auch Sachen gesehen hat, wenn man irgendwie Schuhe fürs Kind gebraucht hat, weil die schon klein waren. Er sah nie die Notwendigkeit. Wenn er dir 120 Euro die Woche gegeben hat, ich gehe mal davon aus, das Kind war da, dass du nicht gearbeitet hast. Ja, genau. Und du hattest kein eigenes Einkommen. Nee. Wie hast du das denn gemacht, wenn du da mal ein neues Kleid oder ein paar Schuhe brauchtest oder was man halt so braucht? Ja, ich hatte nichts. Also ich bekam nichts von ihm. Die also wenn, dann mussten mir meine Eltern oder sowas geben. Wie, du hast dir die ganzen 5 Jahre nichts gekauft? Ich habe mir nichts gekauft. Ich hab mir wirklich nichts gekauft. Du hast dann gelebt von all den Sachen, die du mitgebracht hattest von früher. Ich habe gerade gesagt in der Anmoderation, dass ich glaube, das ist so meine Lebenserfahrung, dass Menschen, die im Materiellen sehr geizig sind, dass die auch mit dem Herzen geizig sind. Kannst du das bestätigen? Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich habe noch nie einen Mann kennengelernt, der so kaltblütig ist wie mein, also noch Ehemann, sage ich mal. Weil er auch nicht mal zum eigenen Kind Gefühle empfindet. Ja, das ist wirklich. Ich finde das sehr traurig. Ja, das hier ist noch eine ganz andere Dimension, die dazukommt mit dem Kind. Hast du dir manchmal Gedanken gemacht, so nach dem Motto, hätte ich den mal schärfer angeguckt vorher, vielleicht wäre mir dann doch die ein oder andere Sache aufgefallen. Ja, das Problem war, wir haben sehr weit voneinander entfernt gewohnt und wir hatten am Anfang eine Wochenendbeziehung geführt. Ah, das ist immer schlecht. Da kann man sich in der schönsten Seite präsentieren. Genau, und da hat er sich eigentlich relativ ganz gut noch verstellen können. Also er war zwar schon knauserig, aber nicht so extrem. Und das hat sich dann halt nach und nach gesteigert. Wie lange wart ihr zusammen, bevor ihr dann geheiratet habt? Knappes Jahr. Ja, war ja auch nicht dann so lange. Und dann Fernbeziehung? Nee. Hast du mal was so aus seiner Vergangenheit gehört, ob er früher mit anderen Kontakten sich genauso verhalten hat? Ja, also ich habe durch Zufall mal, ich habe aufgeräumt, da habe ich durch Zufall einen Brief von seiner Ex-Freundin gefunden. Mhm. Und mit der muss er wohl auch sehr schlecht umgegangen sein. Also ich habe sie selber nie mit ihr gesprochen oder auch irgendwie telefoniert, also nie. Aber den Brief, was ich gelesen habe, da war er auch wohl sehr kaltblütig. Also hat auch nie irgendwie ja, Gefühle. Also sie hat irgendwie beschrieben, dass die Oma gestorben ist und dass er, sie hat sich, also sie war sehr traurig, dass er sie nicht mal in den Arm genommen hat und getröstet oder so. Also mhm. Er ist ganz kaltblütig da auch, muss ich sagen. Ich finde, man merkt das ja schon, wenn man mit jemandem essen geht mhm. und derjenige bezahlen muss. Ja. Wie viel Trinkgeld er gibt. Ja. Ich glaube, daran ermisst man schon leicht, wie jemand so gepolt ist. Ja. Und das hat nichts damit zu tun, ob jemand viel Geld hat oder wenig Geld. Ja. Es gibt wirklich viele Menschen, die nicht viel Geld haben und großzügig sind und herzlich sind und eben auch sehr reiche, die dann eben auf den Euro gucken. Wer hat jetzt die Trennung vorangetrieben? Mein Mann. Dein Mann, nicht du? Ja, nee. Warum? Er ist ja ausgezogen, er hat sämtliche Möbel auch noch mitgenommen, muss ich sagen. Also wir kamen dann her, also ich war gerade zu Besuch bei meinen Eltern mit den Kleinen und ich wusste zwar, dass er wegzieht, aber es war eigentlich bis einen Tag vorher auch nicht klar, was er alles mitnimmt. Und ich kam dann zurück in die Wohnung und die Wohnung war komplett leer. Also es war nur das Bett von meinem Sohn noch da. Und dann noch ein Bett für mich, das war das für Gäste, so ein Gästebett. Aber Petra, da musst du dir wirklich an die eigene Nase fassen, finde ich, dass du so lange gewartet hast, dass die Initiative nicht von dir ausging, dass du gehst. Kind hin, Kind her, offensichtlich, das musst du doch auch schon gemerkt haben innerhalb dieser 5 Jahre, dass er zu dem Kind offensichtlich nicht so herzlich war. Ja, er hat sich ja auch nie um das Kind gekümmert, In der Nachbarschaft sind auch noch viele da, gerade die Väter, die kümmern sich extrem um die Kinder und das habe ich ihm dann auch immer noch gesagt und da gab es ja deswegen dann auch immer noch Ärger, weil er dann gemeint hätte, ja, er würde ja den ganzen Tag arbeiten gehen, aber die anderen sind auch arbeiten gegangen. Ja, natürlich, das hat damit nichts zu tun. Nee. Mensch Peter, jetzt wünsche ich dir, dass dein Anwalt da das Richtige für dich raushaut. Ja. Und ich wünsche dir vor allen Dingen als nächsten Partner einen sehr großzügigen Mann. Ja. Damit das Thema dann ein für alle Mal vom Tisch ist. Ja, danke. Alles Gute und vielen Dank für deinen Anruf, Petra. Ja, tschüss. Danke. Ciao. So, wir machen weiter mit dem Dirk. Und Dirk ist 53. Guten Morgen, Dirk. Guten Morgen. Hallo, Dirk. Zum Thema Geiz und Gier. Ja, Geiz und Gier. Ja, genau. Würdest du dich selbst als sparsam oder geizig bezeichnen? Na, sparsam weniger, geizig nicht. Im Gegenteil, ich bin nicht geizig, ich bin freizügig, leider. Ja. Warum hast du dich dann konkret zu dem Thema gemeldet? Ja, konkret, und zwar geht es darum, ich hatte mal eine GbR. Eine GbR? Ja. Mhm. Und zwar ging es darum, und zwar ging es mir finanziell zu der Zeit ganz gut. Ich war mal im Mittelstand, also ein bisschen über Mittelstand. Mhm. Ja, und da ging es mir finanziell sehr gut. Mhm. Ich habe einigen Leuten mit mehreren Tausend unter die Arme gegriffen. Ach so, die wollten sich dann... Als Spende quasi? Sich, bitte? Als Spende quasi, oder wie? Ja, nicht als Spender. Die haben mich gefragt, immer der eine wollte sich selbstständig machen als ganzer Landschaftsbauer, der kriegt von der Bank keinen Kredit und wegen Schufa-Auskunft, dann habe ich denen ein paar Tausender geliehen. Mhm. Der Nächste wollte sich ein Auto kaufen, brauchte dringend ein Auto, den habe ich Geld geliehen. Mhm. Und naja, hin und her. Mhm. Auf jeden Fall GbR. Also GbR ist eine Gesellschaftsform in der Firma. Bürgerlichen Rechts. Genau. Mhm. So, das war eine Firma, bei der ich damals beschäftigt war, ich über 4 Jahre. Mhm. Und da wollte ich kündigen, wollte mich selbstständig machen. Da hat er mir angeboten, da einzusteigen. Mhm. Ich sage, gut, komm, ich steige da ein mit 50.000 D-Mark. Mhm. Weil der war verschuldet, die GbR. Ja, dann bin ich mit eingestiegen, der hatte bei den Lieferanten Schulden gehabt, da Schulden gehabt. Habe ich das alles beglichen. Mhm. So, und dann hat er innerhalb von 1,5 Jahren, hat er die Firma, weil GbR, dann hat er innerhalb von 1,5 Jahren, hat er fast 200.000 D-Mark aus der Firma rausgezogen. Hatte er aus der Firma rausgezogen? Aus der Firma rausgezogen. Obwohl du warst Mitinhaber dieser Firma? Ich war ja, GbR. Ja gut, lass mal das mit der GbR sein. Ich glaube, das wissen wir alle nicht genau, wie die Gesellschaftsrechte da sind. Ja, also, das heißt, man durch mit allem, was man hat. Mit allem, was man hat, okay. Privatvermögen, alles. Okay. Mhm. So, und ja, dann habe ich dann bemerkt, dass der dann das Geschäft lief gut. Ich finde das jetzt auch ganz gut, muss ich dazu sagen. Mhm. Ja, aber dann hat er so viel Geld aus der Firma rausgezogen, dann habe ich das leider zu spät bemerkt. Mhm. Ja, und dann habe ich dann die Firma liquidieren lassen. Mhm. Konntest du das alleine entscheiden? Die ja, klar. Ich habe mich die Kontovollmacht entzogen, dem Mann, der Kompagnon, auch eine Bankvollmacht. Das war gerade nicht entzogen. War gerade ein Störer in der Leitung, also eine Bankvollmacht entzogen. Ja, da habe ich beide die Bankvollmacht entzogen. Mhm. Ja, und was hat er dann gemacht? Wir waren zwei Kolonnen. Er hat seine Kolonne gemacht, ich habe eine Kolonne gemacht. Ja, aber dann hat er Kolonnen gehabt, ja, wie gesagt, der war an den Baustellen, war der dran, ich sag mal 4 Wochen, da müssen mindestens 80.000 rumkommen, mindestens die Baustelle. Mhm. Ja, und da habe ich erstmal erfahren, dass er dann, ja, die teilweise hat er eine Rechnung geschrieben von 20.000, hat 60.000 sich so eingesteckt. Also schwarz. Im Klartext, du hattest da einen an der Seite, der völlig gierig war. Ja. Und der über deinen Kopf hinweg sich da richtig die Taschen voll gemacht hat. Wie viel Geld hast du zu spät mitbekommen. Wie viel Geld insgesamt hat er da für sich rausgeholt? Der hat unterschlagen 200.000. 200.000 insgesamt. Ja. Und für dieses Geld musstest du haften dann, oder wie? Musste ich haften. Ich habe die Firma dann liquidieren lassen. Mhm. Er hat 3 Finger gehoben, hat gesagt, er hat nichts. Mhm. Ja, und dann ging es bei mir natürlich den Bach runter. Ja. Logisch. Die Leute, die Gläubiger, standen natürlich bei mir. Ja. Und rechtlich konnte man an den Mann nicht ran. Das war so. Nein, ich habe zwar einen Titel, aber man kann nicht. GbR ist gesellschaftsmögliche Rechts. Ich hafte. Mhm. Er sagt, er hat nichts. Ich sage, ich wollte nicht aufgeben. Mhm. Ja, das geht ja wohl nicht, kann es doch nicht sein. Das war eine menschliche Enttäuschung und regelrechter Betrug. Vielleicht nicht im gesetzlichen Sinne Betrug, aber im moralischen Sinne Betrug. Ja, im moralischen Sinne. Im moralischen Sinne. Und der Steuerberater von dem Kompagnon, der ehemalige Steuerberater, der hat mir damals gesagt, eine KG, Kommanditgesellschaft. Mhm. Ja, das heißt also, ich würde dann mit 49% und er mit 51%. Der hat mir das vorgeschlagen, sagt, dann mach eine KG, Kommanditgesellschaft. So wäre es am besten gewesen. Dann wäre ich aus dem Schneider gewesen, aber ich denke gut, so gut glaube ich, wie ich war, ich denke, nee, das mache ich nicht. Ja. Da hat jemand mehr zu sagen wie ich. Wie lange hast du an diesen 200.000 dann herumgedoktert, bis du sie weg hattest? Oder hast du sie noch nicht? Ich hatte dann knapp 50.000 habe ich dann zurückgezahlt in die GbR. Mhm. Und da sagte der Anwalt, den ich hatte, der sagte, das bringt nichts, dass er. Du hast schon 50.000 bezahlt, das bringt nichts. Sagt er, du zahlst weiter. Die Leute, die Gläubiger sind alle an dich dran. Ja, dann habe ich dann, habe ich gesagt, ich zahle nicht mehr. Habe ich dann grob gesagt, jetzt muss ich 3 Finger nehmen, ich habe nichts. Mhm. Dann habe ich eine GmbH aufgemacht. Mhm. Ja, aber das jetzt nochmal drauf zurückzukommen. Meine Frage war jetzt, wie lange du letztendlich mit diesem Fall in deinem Leben beschäftigt warst? Wie viele Jahre, bis du den abgewickelt hattest? Bis heute noch. Und das war, in welchem Jahr war das genau? War 94. 94. Hallo? Du bist bis heute immer noch damit zugange. Ja, immer noch. Weil du auf einen gierigen Menschen reingefallen bist. Ja. Hast du mit diesen Menschen irgendwann später nochmal Kontakt gehabt? Nein, nicht, weil, Gott sei Dank, ich hatte, wo die GWR war, das war ein bisschen ländlich gelegen, das ist gar nicht weit von hier, wo ich jetzt momentan wohne. Mhm. Und ich wollte da vom Bauern, ich kannte die Bauern, kenne ich alle aus der Ecke. Ich wollte mir so einen Güllewagen ausleihen und ich war drauf und dran. Und der Bauer wusste, was ich vorhatte. Ich wollte mit dem Güllewagen bei ihm am Haus fahren, wollte den Gülle dicken Schlauch in der Haustür reinschieben, abpumpen. Ja, aber der hat mir den Wagen nicht gegeben. Ich hätte es gemacht. Aber gut, dass du es nicht gemacht hättest, dann wärst du in neue Verwicklungen gekommen und dann hättest du neuen Ärger gehabt. Ist und richtig, aber da ist mir sowieso, seitdem bin ich kaputt. Ja, emotional kann man das natürlich verstehen, aber es ist gut, dass du es nicht gemacht hast. Ja, richtig, aber ich bin finanziell kaputt. Meine Ehe ist dadurch kaputt gegangen und. Mhm. Ich hatte jetzt gerade den Eindruck gewonnen, dass du dich jetzt wieder ein bisschen berappelt hast, aber offensichtlich nicht. Ja, ein bisschen. Naja, das geht ja weiter. Dann habe ich eine GmbH aufgemacht. Mhm. Aber ich durfte ja nur als Geschäftsführer. Mhm. So, dann bin ich als Geschäftsführer angefangen. Da habe ich für einen Bauträger gearbeitet. Mhm. Und das lief gut. Einen Bombenjob habe ich da gehabt. Da habe ich eine Riesenauftrag habe ich da gehabt. Mhm. Da habe ich für einen Riesenauftrag. Der ging über 1 Million, ging der Auftrag. Mhm. Das war super. Ich habe auch gesagt, weil ich wieder neu angefangen bin, ich sage, pass mal auf, Leute, ich kann finanziell, sprich mal Materialkosten, die anderen Kosten kann ich nicht vor, jede Woche eine Abschlagszahlung von 100.000 D-Mark. Mhm. Das lief. Mhm. Anfangs lief das bombig. Aber es lief dann nicht mehr hinterher so gut. Dann ist der Bauträger Pleite gegangen, hat Konkurs angemeldet. So, und bei denen stecke ich auch mit 360.000. Ah, Dirk, wie schrecklich. Das ist ja schrecklich. Der Bausteiger ist pleite gegangen. Jetzt stecke ich bei dem mit 360.000. Also GmbH darf man keine Schulden machen. Das ist empty. Ich musste Konkurs anmelden. Gott sei Dank konnte ich meine Leute bezahlen. Ich hatte damals 12 Leute fest eingestellt. Die konnte ich dann, Gott sei Dank. Sag mal, aus diesem ganzen Schlamassel, was hast du daraus für dich gelernt? Leider nichts. Leider nichts? Leider nichts. Nur ich habe auch in der Zeit mit der GmbH, ich habe einigen Leuten, wenn die Leute zu mir ankamen, man sagt so, angebliche Freunde, denen habe ich dann finanziell, die haben mich gefragt, dir kannst du, darf ich dem ein paar Tausend geben. Aber Dirk, entschuldige mal, wenn dir solche Sachen passiert sind und heute bist du ja ein erfahrener Geschäftsmann von 53 Jahren, dann musst du auch sagen, ich habe daraus gelernt, zumindest etwas vorsichtiger zu sein, mit der Gesellschaftsform vielleicht nicht mehr mich darauf einzulassen und so weiter. Du kannst doch nicht sagen, ich habe gar nichts gelernt daraus. Ich bin blauäugig, das tut mir leid, aber wenn jemand vor mir steht und bettelt und hin und her, da war jemand zuletzt auch, der war da, der hat ein Auto auf Leasing und konnte Leasingrate nicht mehr zahlen, der hatte 3 Monate keine Miete mehr bezahlt und der Vermieter, wo der gewohnt hat, den kannte ich privat auch ganz gut und ich sag, pass mal auf, komm her, ich bezahle die Miete, ich habe die Miete bezahlt, ich habe seine Leasingrate fürs Auto bezahlt. Wie viel insgesamt hast du den bezahlt? Ja, insgesamt den jetzt allein knapp 7.000, 8.000 ungefähr. So, und du hast wie viel Schulden derzeit? Ich? Ja. Ja, Schulden im Grunde genommen keine. Habe ich gerade anders verstanden. Ich dachte, da wären immer noch Schulden. Nein, Schulden im Grunde genommen habe ich keine Schulden in dem. Ich habe noch Außenstände, aber es kommt nicht zurück. Jetzt von dem Bauträger und von dem GWR damals. Gut, aber es kommt, ich habe zwar einen Titel, die geht über 30 Jahre, nur das nützt mir doch nicht. Ja. Gut, nur, also... Dann hoffe ich. Privat, ja? Was mich jetzt privat ärgert, ist zum Beispiel den Leuten, den ich damals denen habe ich 20.000 gegeben, denen habe ich 5.000 gegeben, denen habe ich 8.000 gegeben, den 3.000, den 4.000. Und jetzt geht es mir finanziell verdammt schlecht. Verdammt schlecht. Ich wohne jetzt momentan in so einer Einzimmerwohnung. Ich kann kaum meine Miete bezahlen. Ich bin jetzt Frührentner. Okay. Das kann ich jetzt natürlich im Detail nicht so beurteilen. Ich hoffe nur sehr, Dirk, das können wir jetzt, beschließen wir jetzt mal, weil das ist wahrscheinlich ein sehr kompliziertes und langes Thema. Ich hoffe nur sehr, dass du in Zukunft ein bisschen doch mehr vorsichtiger bist, damit du nicht in solche Verstrickungen kommst. Ja, aber da steht Geiz und Gier. Nur diese Leute zum Beispiel, da habe ich wirklich, man sagt angebliche Freunde, aber das jetzt, wo ich mal, ich habe nur gefragt und mal Leute angerufen, denen ich, sagen wir mal, 10.000 gegeben habe. Ich sage, du hast nur 200-300 Euro. Ja, ich habe momentan nichts und lege es wieder auf. Im Hintergrund weiß ich, die haben Geschäfte, die sind selbstständig. Ich merke, dass du da menschlich sehr irritiert und verletzt bist. Das sprengt jetzt ein bisschen das Gespräch, unser Gespräch. Ich schlage dir vor, und ich biete dir an, dass wir dich jetzt im Hintergrund nochmal anrufen, dann hat man mehr Zeit miteinander zu reden. Das machen wir sehr gerne. Domian, ich sehe deine Sendung auch oft, aber das wäre mir ganz lieb, weil man sagt immer, ich helfe dir oder Gespräch, dass man so führen kann, aber mir wäre lieb, dass ich mal jemanden habe, mit dem ich wirklich reden kann. Das machen wir sehr gerne. Da kannst du dich auch verlassen, du legst jetzt bitte auf und wir melden uns gleich. Okay? Das wäre nett. Sehr gerne. Ich danke dir. Lieber Dirk, alles Gute von Herzen. Tschüss. Domian. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050, unser Thema Geiz und Gier. Wer von euch ist geizig und gierig? Wer von euch kennt jemanden sehr gut, der geizig und gierig ist? Oder vielleicht seid ihr geizig und gierig und sagt, genau so muss man leben. Nur mit einer gewissen Portion Geiz und einer gewissen Portion Gier kommt man voran. Kann man etwas aufbauen und kann man ein Vermögen schaffen. Kann man ja auch so einen Standpunkt haben. Also, ihr könnt gerne anrufen, Telefonnummer 0800 220 5050. Hier ist Andreas. Andreas ist 42. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Andreas. Ich möchte gerne mit dir über Nelson Mandela sprechen. Ah, was ich gerade angesprochen habe. Ja, richtig. Und er liegt im Sterben und seine Töchter, die kloppen sich schon ums Erbe. Ja, das ist genau das, was wir so in den Medien mitbekommen und was ich so überall beschämend finde. Ich finde das unter aller Würde. Also um nicht Deutsch zu sprechen, ich möchte andere Ausdrücke gebrauchen, aber ich finde das unter aller Würde. Es gab ja... Dieser Mensch, Es gab ja vor ein paar Tagen so einen Fernsehausschnitt, wo man ihn präsentierte, gemeinschaftlich, ich glaube sogar mit Familienmitgliedern. Ja. Das fand ich auch sehr entwürdigend, weil der alte Mann, ich glaube, der hat gar nicht mitbekommen, was da los war, dass er da im Fernsehen saß. Richtig, der, ist schon quasi dement und er kriegt das gar nicht mehr mit, was da abgeht. Die sollen ihn noch in Frieden gehen lassen und dann können sie sich doch kloppen, oder? Weißt du, wie das hoch ist das... Das ist in meinen Augen die Gier. Weißt du, wie hoch das Vermögen ist von ihm? Nee, was man... möchte ich gar nicht wissen. Ja, wahrscheinlich stand es aber schon in irgendwelchen Zeitungen. Man wird das ja ungefähr schätzen können. Das wird in die Millionen leider nicht. Aber andersrum möchte ich auch nicht wissen. Weil er hat so viel für uns getan oder für die Menschheit. Mhm. Ich respektiere den Mann. Weißt du, er soll in Frieden gehen und es möchte auf jeden Fall geschehen. Mhm. Ja? Und dann sollen sie sich kloppen. Ja, also von deiner Seite aus Empörung, dass gerade bei so einem wichtigen Menschen für die Welt, der Mann hat Jahrzehnte im Gefängnis gesessen für die Gleichbehandlung zwischen Schwarz und Weiß und so darf es nicht enden. Gut, Andreas, danke. Das nehme ich mal so als Statement deinerseits hin. Sehr gerne. Ich bedanke mich bei dir, dass ich echt mal durchgekommen bin und du bist auch ein sehr korrekter Mensch und ich möchte dir danke sagen, dass du ein offenes Ohr hast für alle Menschen. Und ich hätte gerne eine Autogrammkarte von dir. Vielen lieben Dank und wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Dankeschön. Auf Wiederhören, Andreas. Tschüss. Bis. Ciao. Andreas zu Nelson Mandela und Carmen, 57. Guten Morgen, Carmen. Guten Morgen, Domian. Ja, Carmen, du hier, das freut mich aber. Ja, aber mich auch. Ich bin ein bisschen überrascht, dass ich jetzt bei dir bin. Ja, so geht das hier. Genau. Geiz und Gier, da ist die ganze Zeit von materiellen Dingen die Rede. Mhm. Geiz und Gier ist für mich aber auch ein emotionales Thema. Ja. Inwiefern? Inwiefern? Ich hatte mal eine kurzfristige Beziehung zu einer Frau, also ich bin lesbisch. Mhm. Und die hat mich sexuell sehr gereizt. Mhm. Die Frau hat das auch sehr gereizt. Und die war sehr gierig, wenn es um Sexualität ging. Ah, ja, das kann man so auch sehen. Ja, hat sie gerne auch eingefordert. Und hat dann nicht großartig nach deinen Interessen gefragt? Genau. Und also für mich war das Schlimme, ich war wirklich verliebt und für mich ist Verliebtsein eben nicht nur Sexualität, sondern auch Verbindlichkeit, Zärtlichkeit, und das gab's alles nicht. Ah. Also die war angeblich verliebt und wollte letztendlich dich nur aussaugen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, sie hat nie so wirklich gesagt, dass sie verliebt ist. Also hat sie mir auch irgendwie nichts vorgemacht. Aber ich habe das natürlich immer gehofft und auch, die sollte auch in mich verliebt sein, weil wir hatten Sex ohne Ende immer. Das war auch alles wunderbar und schön. Aber dieser andere Teil fehlte. Mhm. Also so ein emotional, so ein... Die hat so einen emotionalen Geiz gehabt. Ja. Wie lange ging denn diese Geschichte? Na, so knapp 2 Jahre. Doch, 2 Jahre. Und hast du ihr denn das so gespiegelt, wiedergespiegelt, dass du sie schon, dass du verliebt bist in sie? Dass es bei dir um mehr geht als nur um Sex? Ja. Wie ist die damit umgegangen? Was hat die dann gesagt? Sie hat das relativ, ich sag mal, so sachlich abgetan. Ich glaube ja auch, dass das Geizige, sehr geizige und sehr gierige Leute, wir haben das am Anfang von Petra auch gehört und jetzt in deinem Fall wieder, das sind ja auch alles absolute Egoisten. Absolut. Absolut. Mhm. Da dreht sich alles um die. Ja. Damit die ihre Bedürfnisse, egal welche Art, sexuelle Art oder materielle Sachen, dass sie das befriedigen können. Genau. Und ich habe, wie gesagt, fast 2 Jahre gebraucht, um zu kapieren, was da läuft. Also ich war wirklich blind über lange Zeit. Man übersieht es am Anfang oder man dreht es sich so hin und denkt, Klar, man redet sich das schön. Man redet sich schön, so. Ja genau. Mhm. genau. Und dann, ja, dann habe ich gedacht, hey, was läuft hier eigentlich? Weil ich fand, aus meiner Sicht habe ich auch emotional ganz viel gegeben, außer dieser erotischen Geschichten. Hast du dich denn dann von ihr getrennt? Ja. Hat sie es hingenommen? Ja, das hat sie hingenommen. Ja, auch wieder passend. Da wird sie gedacht haben, okay, ich habe so lange mir das genommen, solange ich es nehmen konnte, nun bin ich wieder weg. Ja, ja, und dann kommt irgendwer hinterher. Dann kommt wieder jemand anders, genau. Ja, ja. Ja, Karin, das ist ein guter Aspekt, dass man natürlich auch in dieser Beziehung mit gierigen Leuten konfrontiert sein kann und Opfer von Gier werden kann. Ja, auf jeden Fall. Danke für diesen Aspekt, liebe Karin. Ja, bitteschön. Alles Gute wünsche ich dir. Ich wünsche dir noch eine schöne Sendung. Dankeschön. Und einen guten Abend. Und dir wünsche ich gute Frauen. Ja, dankeschön. Tschüss. Ich habe eine super Frau. Super, na, dann gratuliere ich herzlich. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Hier ist Dana. Hallo Dana. Ja, hi. Hallo Dana, wie alt bist du denn? Hallo? Hallo? Ja, hallo. Wie alt bist du denn? Ich bin 34, hallo. 34. Zum Thema Geiz und Gier. Ja, habe ich einiges zu erzählen. Ich weiß nicht, hast du schon gesagt, dass ich Altenpflegerin bin? Nee, also ich weiß noch gar nichts. Das hast du mit meinen Mitarbeitern besprochen, ja? Ach so, ja, gut. Aber ihr hört euch alle nett an. Da habe ich gedacht, ich erzähle es eben. Die sind alle nett. Ja, habe ich gemerkt. Ja, ich bin Altenpflegerin seit nunmehr 16 Jahren jetzt schon fast. Ja. Und habe da halt schon so das eine oder andere mitgekriegt. Und unter anderem halt eine Geschichte, die hat mich doch geprägt, muss ich sagen. Und zwar waren wir normal im Dienst, es war Mittagszeit und auf einmal steht eine Frau vor uns mit zwei Krankentransportleuten und sagt so, ich nehme jetzt meine Schwiegermutter mit. Und wir jetzt mitnehmen. Jo, wir nehmen die jetzt mit. Ja, und dann ist sie auch schon mal vorgelaufen und meine Kollegin machte die Papiere soweit fertig. Und dann kam die wieder nach vorne mit den Krankentransportleuten. Mhm. Und da lag dann eine völlig andere Frau drin, nicht ihre Schwiegermutter. Und meine Kollegin sagt, die nehmen Sie bitte aber nicht mit. Und da sagte sie, doch, die nehme ich mit. Und sagte, nee, das ist aber nicht ihre Schwiegermutter. Mhm. Die wollte ihre Schwiegermutter in ein anderes Heim bringen, welches günstiger ist, damit sie mehr von der Rente ihrer Schwiegermutter hat. Ah. Und ja. Da eine kurze Zwischenfrage, bevor wir das aufklären, wer da nur lag auf der Linie. Ja. Darf man einfach so als Angehöriger kommen und sagen, ich hole jetzt meine Oma hier ab und transportiere die woanders hin? Nee, natürlich. Man kann das ja kündigen. Man hat meistens ein Kündigungsrecht bis zum Ende des Monats. Mhm. Man muss dann natürlich soweit weiter bezahlen für die restlichen Tage, auch wenn derjenige nicht mehr da ist. Aber das ist schon möglich, na klar. So, jetzt war aber eine andere Frau da auf der Liege. Ganz genau, weil die Dame, um die es eigentlich ging, die ist zwischenzeitlich umgezogen in ein anderes Zimmer, aber auf dem gleichen Wohnbereich. Und das hat die Schwiegermutter aber nicht mitbekommen, Schwiegertochter nicht mitbekommen, ja. Da sie ja auch nie zu Besuch war. Wir haben die alle noch nie gesehen. Aber die Schwiegertochter musste doch zumindest ihre Schwiegermutter kennen. Hätte man denken können, ja. Aber ich nehme mal, also meine Vermutung ist, sie hat, ja, das war wirklich, sowas habe ich halt vorher noch nicht erlebt und nachher auch nicht. Das war schon ziemlich krass. Ja, und also wie wurde das dann geklärt? Naja, als sie dann wieder nach vorne kam, hat meine Kollegin der Schwiegertochter die Papiere gegeben, die sie ja mitgeben musste, und hat dann gesagt, diese Dame nehmen Sie aber bitte nicht mit, das ist nicht Ihre Schwiegertochter. Aber hat sie konnten ja noch einen Blick drauf werfen. Aber hat diese fälschlich mitgenommene Dame sich denn nicht zur Wehr gesetzt oder konnte die das nicht? Nein, das war eine Dame, also beide waren hochgradig dement, zufälligerweise. Und die Dame, um die es eigentlich ging, die war mittlerweile auch immobil, das heißt also bettlägerig. Diesen Zustand kannte die Schwiegertochter aber nicht, dadurch, dass sie jahrelang nicht gesehen hat. Ja, die kannte nur die Zahlen. Ganz genau, sie kannte nur die Zahlen. Und so Omis können ja auch schon mal recht ähnlich aussehen, so weißgraue Haare, Buschelkopf, leicht abgemagert oder wohlgenährt, je nachdem. Und dann hat sie die eingesackt. Und, eine Kuriosität mit der Verwechslung. Aber dahinter steckt ja etwas sehr Ernstes, was du gerade auch angedeutet hast. Nämlich, diese Schwiegermutter wollte einfach die alte Dame aus dem Heim haben, egal ob es ihr da gut geht oder noch sogar noch besser geht, weil es woanders billiger ist. Ganz genau. Weil die Dame bezahlte ihr Zimmer von ihrer Rente. Sie hatte also wirklich eine gute Rente bekommen, von ihrem Mann halt noch. Und die Schwiegertochter wollte mehr von der Rente abkassieren. Ganz genau so ist es, ja. Also man kriegt das ja so mit, wer von wem bezahlt wird, vom Amt bezahlt wird oder selber und so, das kriegt man ja mal mit. Aber das ist ja interessant, dass du anrufst, Dana, als Altenpflegerin. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass du oft so Fälle mitkriegst, wo Angehörige sich in feuchten Kehricht um das Wohl der alten Leute scheren, sondern wo nur die Gier im Hintergrund steckt, so viel wie möglich Kohle rauszusaugen aus den Leuten. Ist auch so. Also ich habe auch, was ich öfter habe, wenn jemand verstirbt, habe ich auch einen bestimmten Fall im Kopf. Das war meine erste Tote, die ich mitbekommen habe. Da war ich noch relativ frisch dabei in der Altenpflegerin, in der Altenpflege. Quatsch, erzähle ich. Und die Dame ist halt gestorben und ich sag mal vielleicht eine halbe Stunde später, Stunde, die Angehörigen wurden informiert und die sind da gewesen und dann sind sie mit mir an mir vorbeigegangen mit dem Fernseher in der Hand und Bilder und so weiter. Und ich sag, wo gehen Sie jetzt hin? Und sie sagt, ja, ich bräuchte jetzt, also sie hat gar nicht reagiert auf meine Frage. Sie hat nur gesagt, wo ist der Schmuck meiner Mutter? Ich möchte das jetzt alles gerne mitnehmen. Ich sag, haben Sie mich denn schon verabschiedet? Ich mit meinen süßen 18 Jahren war natürlich auch sehr naiv. Lag denn die tote Frau noch in ihrem Zimmer? Ja, ja, natürlich. Also das dauert ja immer eine Weile. Es muss ja erst eigentlich der Arzt kommen und den Tod verstellen und so. Und in der Zwischenzeit haben die Kollegen aber die Angehörigen schon angerufen. Wie denn? Sind die Angehörigen in das Zimmer gegangen, wo die tote Frau lag und haben den Fernseher rausgeräumt? Ganz genau, und haben nach dem Schmuck gefragt und so, ja, haben die alles gemacht. Das ist ja erschütternd. Das ist wirklich erschütternd. Also was hat die denn geantwortet, als du gefragt hast, haben sie sich schon verabschiedet? Ja. Sie sagte ja. Und also ich weiß nicht, wenn jeder von uns hat schon mal einen Toten erlebt, vielleicht in der Familie oder so. Ich brauche lange, bis ich mich verabschiedet habe. Da liegt jetzt gerade ein geliebter toter Mensch, dann sage ich nicht hier, tschüss Papa, mach's gut, sondern nimm Fernseher mit oder so. Also das geht nicht. Das ist sowas ist wirklich erschütternd. Und man denkt sich dann, was hast du falsch gemacht, ne? Das ist nicht schön. Nee, also und das ist so eine Gier, mit denen ich halt überhaupt nicht. Ich habe auch positive Dinge erlebt, so ist es nicht. Aber diese gierigen Sachen, diese Angehörigen, die sich auch nicht drum scheren, ob deren Angehörige genug Pflegemittel haben, denen ist es wurscht, ob die gewaschen werden oder nicht. Ne? Und sie zu wieder klarkommen. Reden wir oder Anziehsachen. Oder Anziehsachen. Reden wir jetzt über Ausnahmen oder reden wir darüber, dass das vielleicht, sagen wir mal, die Hälfte betroffen ist von solchen Sachen? Nee, die Hälfte würde ich nicht sagen. Also so viele sind es nicht. Aber es sind schon, ich mache das jetzt, wie gesagt, insgesamt seit 16 Jahren. Und ich sag mal so, 3-4 Mal im Jahr habe ich schon sowas erlebt. Wenn du, aber die Hälfte. Wenn die älteren Leute noch bei klarem Verstand sind und das so mitbekommen, dass ihre Angehörigen so mit materiellem und auch mit dem Herzen geizen, sprich, dass sie einsam dahin abgeschoben werden, so kann man das ja sagen. Ja, Wie äußern sich die alten Leute dann euch, den Pflegern, gegenüber? Oh, es ist sehr verschieden. Also es gibt viele, die natürlich in Depressionen verfallen. Es gibt ja noch diese Mixgeschichte zwischen Demenz und Depression. Das ist natürlich ganz gefährlich. Mhm. Ne? Die können das nicht mehr so einordnen, warum bin ich überhaupt depressiv. Mhm. Die merken aber, da fehlt emotional was. Und dann gibt es natürlich auch aggressive Typen, die halt wirklich dem Pflegern und Pflegerinnen gegenüber halt aggressiv sind, verbal vor allem, die lassen halt ihren Unmut eben an uns aus. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass es zwischen den alten Leuten auch so Eifersüchteleien gibt, wenn sie mitbekommen, dass der eine vielleicht ständig Besuch von der Tochter oder dem Sohn kriegt und was geschenkt kriegt und so weiter und der andere eben nie Besuch kriegt von seinen Angehörigen. Richtig, gibt es auch. Es gibt gerade aktuell genau diesen Fall, dass ein Doppelzimmer mit zwei Damen besetzt. Die eine Dame bekommt fast täglich Besuch von ihrer Tochter. Sie kümmert sich wirklich um sie. Und die andere Dame sagt immer auch, Mensch, ich möchte so gern, dass meine Tochter kommt. Und ist natürlich immer eifersüchtig nicht, aber neidisch. Also man merkt das auch. Ne? Ich denke, das ist oft, wenn ich zu meinem Supermarkt fahre, muss ich immer in einem Altenheim vorbei. Und dann denke ich, wenn ich da so hochgucke, das ist ein geschlossener Kosmos, in dem sich wahrscheinlich unglaubliche Dramen abspielen. Die man so draußen, wenn man so im normalen Alltag, im normalen Leben lebt, natürlich gar nicht mitbekommt. Nee, kriegt man auch nicht. Das ist wirklich so ein emotionales Hoch und Tief, ständig. Also für die Bewohner und natürlich auch für die Mitarbeiter, Pfleger und Pflegerinnen. wir gehen nach 8 Stunden nach Hause. Dann kommen wir zu unseren Familien, Freunden oder was weiß ich, aber sie sind immer noch hier. Sie haben immer noch den gleichen Trotz, sie haben immer noch die gleiche Einsamkeit oder auch die gleiche Freude. Es will ja nicht alles schlecht machen, Gottes Willen. Aber das ist wirklich so. Das ist wirklich so ein Rauf und Runter, traurig eigentlich. Doch, ja, teilweise. Ja, das glaube ich auch, ja. Liebe Dana, du hast uns einen Einblick verschafft. Auch in diese Welt, die oftmals dann auch sehr traurig ist, wenn die Menschen am Ende des Lebens angekommen sind und es dann auch keine Hoffnung mehr gibt, dass sich noch mal was verändern kann. Ja. Wenn man da dann angelangt ist und man hat keine Angehörigen, man sitzt da einsam, dann gibt's kaum mehr eine Rettung, glaube ich. Nee, und dann kommen die Angehörigen nur, wenn sie tot sind, nur um den ganzen Kram mit rauszunehmen. Genau, um schnell den Fernseher auszuziehen. Ja. Ja, richtig. Ganz furchtbar. Liebe Dana, danke für deinen Anruf und alles Gute und viel Kraft für deinen Job. Ja, danke euch auch noch. Ne? Dankeschön, tschüss. Bis dann, tschüss. Ciao. 1.45 Uhr haben wir und ich bin verbunden mit Andrea, die 47. Guten Morgen, Andrea. Ja, guten Morgen, hallo. Guten Morgen, Andrea. Ja. Ja, Geiz und Gier. Ja, ich habe da auch so ein, aber ich habe das Problem ja auch schon länger, schon seit Jahren habe ich das Problem. Also damals, ne, das fing damals auch an. Welches Problem meinst du? Also Geiz und Gier, dass mein Mann geizig ist. Achso, dein Mann ist geizig und gierig? Ja. Ja. Wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind seit 25 Jahren verheiratet. Und, damals wusste ich gar nicht, was ich machen sollte, ne? Wo ich die Kinder klein hatte damals, dann... War der von Anfang an so geizig und gierig? Ja, eigentlich ja. Ich kenne ihn gar nicht anders. Beschreib doch mal so ein paar Alltagssituationen, wo du mir das klar machen kannst, wie geizig er ist. Ja, also das war so. Ich habe damals die Kinder ja gehabt und Kinder wachsen ja auch in dem Alter, wenn sie klein sind. Mhm. Ne? Dann wollte ich Geld haben für Anziehklamotten. Ne? Mhm. Habe ich gesagt, dann gib mir doch wenigstens das Kindergeld. Mhm. Und das hat er dann auch nicht gemacht. Mhm. Dann hat er gesagt, Kinder müssen auch essen. Habe ich gesagt, ja, und wenn die essen, werden die ja auch, wachsen die ja auch. Ne? Ja, ja. Ja, und ich wusste auch nicht, was ich machen sollte. Ne? Habe mir auch schon mal Geld von meiner Mutter geliehen. Ne? Aber das war ja auch nicht das Gelbe vom Ei, ne? Mhm. Und dann war meine Tochter im Kindergarten endlich und mein Sohn habe ich mit 3 Jahren im Kindergarten getan. Eigentlich war der noch gar nicht kindergartenreif. Der hat sich noch immer in Hosen gemacht, ne? Aber ich hatte mir keinen anderen Ausweg gesehen. War er denn damit einverstanden? Weil der Kindergarten kostet ja nun auch Geld. Ja, doch, ja gut. Da war keine Rede von. Das war eigentlich selbstverständlich, dass ich da reintat. Mhm. Weil meine Tochter ja auch drin war, ne? Mhm. Ja gut, das... da hat er jetzt nicht gesagt, nein, das geht nicht, ne? Mhm. Da hat mir eigentlich so nicht drüber geredet. Ich habe ihn einfach reingetan, ne? Ja. Ja, und die Kindergärtnerin waren schon so lieb. Normal hätten sie ja nicht nehmen müssen, ne? Mhm. Die haben den immer jeden Tag beim Spielen umgezogen, jeden Tag. Der hat das einfach nicht kapiert, dass er auf Toilette gehen sollte, ne? Mhm. Also, die haben viel Arbeit mit ihm sehr gehabt. Gesehen, wie sich das gleich ausgewirkt hat auf den kleinen Jungen. Dann habe ich durch die Zeitungsannons in einem Altersheim eine Putzstelle bekommen. Auf 600 D-Mark Basis. Mhm. Und dieses Geld, was du dann verdient hast, durftest du das für dich behalten? Ja, das habe ich dann für mich behalten. Ja, weil ich ja eben halt, also was heißt für mich, für die Kinder. Für die Kinder. Das heißt, du hast die Kinder quasi dann mit deinem eigenen Geld durchgezogen. Ja, was man ja eigentlich vom Kindergeld macht, ne? Er hat das Kindergeld eingesackt für sich. Ja. Und wie viel Geld hat er überhaupt so verdient im Monat? Weißt du das? So 1000, also über 1000 Euro schon. Also ich meine jetzt, der verdient schon gut, ne? Mhm. Also. Der hat auch so einen Job, wo der eigentlich gut verdient, ne? Ja. Was hat er denn dann mit dem Geld, wenn er dir kaum was gegeben hat, den Kindern nichts gegeben hat und das Kindergeld eingesackt hat, was hat er mit seinem Geld gemacht? Einmal war mal so eine Situation, ne? Da hat er noch mich gefragt, ne, ob ich ihm Geld leihen könnte, ne, weil er müsste einkaufen gehen. Er hat jetzt im Moment kein Geld, ne. Hat er sich dann, wir waren mal über Pfingsten, hat er sich dann ein Boot gekauft. Ein Boot? Also ein Segelboot, ne. Naja, gut, da ging das Geld natürlich weg. Ja. Wie war das so? Wurde er mal gemeinsam in Urlaub gefahren? Ja, also ich jetzt nicht so regelmäßig, einmal ja schon, ne. Mhm. Da waren wir in Österreich. Mhm. Und wie wurde dann da gelebt? Auch sehr sparsam? Ja gut, ne, ich meine jetzt, das ist ja das, er gibt meistens Geld für Freizeit aus, aber nicht für die Also normalen Dinge des Lebens nicht. Ne? Also der Urlaub war dann okay? Ja, der hat dann Segelschein gemacht, da hat er Geld eben halt, gibt er mehr für Freizeit aus. Ja, ich meine, wenn ihr dabei wart, wurde dann auch mal schön essen gegangen oder sowas? Hat er das bezahlt? Das hat er dann schon gemacht. Das hat er gemacht. Mhm. Weil, aber manchmal möchte ich auch haben, dass er einfach mal die Dinge, die wirklichen Dinge des Lebens sieht und nicht nur immer für ein Vergnügen Geld ausgibt. Ne? Mhm. Ja, und dann zum Beispiel letztes Jahr, das ist ja das, was mich auch so ärgert. Letztes Jahr hat er einfach einen Wohnwagen gekauft, obwohl ich das nicht wollte, ne? Und im Haus muss so viel gemacht werden. Aber das sind halt die Sachen, die natürlichen Sachen, die hier gemacht werden müssen, ne? Der gibt lieber fürs Vergnügen Geld aus. Nun sind die Kinder ja aus dem Gröbsten raus mit. Ja, da habe ich gesagt, was wollen wir denn mit dem Wohnwagen, wo die klein waren, da hätte ich einen gebraucht. Ja. Gehst du denn im Moment immer noch arbeiten oder putzen irgendwo? Ja, gehe ich noch arbeiten. Ich habe jetzt eine andere Stelle im Altersheim. Ich war 9 Jahre in einem Altersheim beschäftigt. Heißt das, dass alles, was du brauchst für Anziehsachen und so weiter, du nur von deinem Geld bezahlst? Ja, so Anziehklamotten, ich kriege auch kein Haushaltsgeld, ne? Und von was bezahlst du das Essen, was er dann auch isst? Ja doch, einkaufen geht er, ne? Und weil er so meint, er ist der Großverdiener, geht einkaufen. Ich meine, gut, an Lebensmittel fehlt uns nicht. Das will ich jetzt nicht sagen. Verhungern tun wir jetzt nicht gerade. Also, ne? Er geht einkaufen, du kriegst kein Haushaltsgeld. Nein, Haushaltsgeld nicht. Ihr habt kein gemeinsames Konto, gemeinsame Kasse. Das haben wir nicht. Nie gehabt in all den Jahren. Nee. Wenn du mal ein bisschen was brauchst für dich, geht das nur durch dein eigenes Putzgeld. Ja, und wenn ich jetzt nicht arbeite, habe ich auch kein Geld. Ja, denn dann habe ich noch nicht mal 2 Euro für den Bus oder so, ne? Andrea, du bist 25 Jahre mit dem Mann verheiratet. Ja. Kannst du mir das mal erklären, warum, bitteschön? Na gut. ich bin auch jetzt kein Typ, der jetzt direkt wenn man jetzt Probleme hat, direkt laufen geht. Nee, so, ne? Aber nach 25 Jahren durftest du laufen gehen, nach solchen Geschichten, finde ich. Ja, das ist schon ein Problem, aber dann hat man die Kinder und die leiden dann darunter, ne? Ach Gott, ja. Was sagen denn heute die Kinder zu ihrem Papa? Gut, die Tochter wohnt ja nicht mehr zu Hause, ne? Der Sohn, der wohnt ja zu Hause, aber der kriegt das auch so, der kriegt das schon mit, ne? Ja, das wird aber ja der schon kann mit... das auch nicht so verstehen, ne? Ich merke schon, du hast dich irgendwie arrangiert in diesem Leben. Ja, ich meine, ich habe schon zu meinem Mann gesagt, ich tue so viel für euch, ne? Ich wasche, putze und koche, ne? Und ich krieg nichts zurück von euch. Liebst du ihn denn noch? Bitte? Liebst du ihn? Ja, doch. Ja. Ne, und das krasseste war jetzt, wir sind ja 25 Jahre verheiratet, haben auch Hochzeitstag gehabt, ne? Mhm. Und der lässt sich manchmal so hängen und so gehen, ne? Mhm. Und auf den Hochzeitstag, ne, hat der auf der Couch geschlafen. Ne, und dann haben wir ein paar Wochen später eine Einladungskarte vom Arbeitskollegen gekriegt, quasi von 2 Arbeitskollegen, die 25-jährigen Hochzeitstag haben, ne, und die das schön im Lokal feiern mit Kollegen. Wieso hat er auf der Couch geschlafen? Verstehe ich nicht. Ja, der hat dann quasi den Hochzeitstag verschlafen. Ach so, meinst du da? Ach, verstehe. Ja, und da habe ich auch drunter gelitten. Ja, verstehe. Gut, weil ich bin ja auch ein Typ, ich feiere gerne, ich gehe auch gerne auf Fäden, ich bin da hingegangen zum 25-jährigen Hochzeitstag. Es tat mir wohl schon weh, zu sehen, wie die Kollegen natürlich über den Tag sind, ne, und ich nicht, ne? Also Andrea, ich meine, du hast es jetzt so gesagt, dass du, ich vermute mal, dass du auch bei ihm bleiben wirst. Aber, ja, eigentlich schon. Ja. Ich glaube, ich könnte es nicht. Nee, nicht ich glaube, ich weiß, ich könnte es nicht. Aber es ist deine Entscheidung, das muss man natürlich respektieren. Ich danke für deinen Anruf und dass du uns das erzählt hast. Ja, und dann habe ich noch, ich wollte ja noch was sagen, ne? Und ich sag ja gerade, da weiß ich auch nicht, was ich machen soll, und die leeren Versprechungen immer zum Beispiel, ne? Ich meine, es muss so viel im Haus gemacht werden und das sind dann Sachen, die gemacht werden müssen, ne? Weißt du was? Dich rufen wir jetzt auch nochmal an, damit wir in Ruhe miteinander reden können. Ich merke, da ist noch eine ganze Menge zu besprechen. Ja. Einverstanden? Rufen Sie mich nochmal an. Ja, wir rufen dich gleich nochmal an, Andrea. Du legst bitte auf und wartest, bis wir nochmal anrufen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Matthias. Matthias 28. Guten Morgen, Matthias. Ja, hallo Jürgen. Der Matthias fährt Auto, das höre ich schon. Ja, das ist wahrscheinlich gerade ein bisschen schlecht, aber schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Ich wollte auch gar nicht viel erzählen. Du hast gerade eben im Gespräch gesagt mit einer Vorrednerin, man erkennt geizige Leute daran, ob sie im Restaurant oder im Lokal Trinkgeld geben oder nicht. Ja, achte ich immer so drauf, ja. Ja, und das finde ich also überhaupt nicht. Ich zahle grundsätzlich kein Trinkgeld. Och. Aus dem einfachen Grund, weil ich kann erwarten von dem Lokal hier in Deutschland, wo bemerkt, dass die Angestellten so gut bezahlt werden, dass sie auf das Trinkgeld nicht angewiesen sind. Ja, aber Matthias, wo lebst du? Was meinst du, was die Leute, die in der Gastronomie arbeiten, sich freuen über ein Trinkgeld, weil die eben nicht so gut bezahlt werden? Und da kann ich dir jetzt was zu sagen. Und zwar komme ich gelernt aus der Gastronomie, hinter den Kulissen aus der Küche und habe den Job also gewechselt, weil es so super schlecht bezahlt wird, eben, dass man davon nicht leben kann. Ja, eben. Aber das Trinkgeld als solches kommt gar nicht bei den Leuten an, wo es hin soll. Bei den Kellnern. Wo kommt's oder denn hin? Bei den Köchen. Ja, meistens wird das Trinkgeld gesammelt. Ja. Über den Monat. Und dann am Monatsende anteilig wohlgemerkt, weil wir wissen ja nun alle, wie viel Geld da ungefähr reingegangen ist, anteilig dann ausgezahlt, wo der Rest des Geldes bleibt. Tja. Gut, aber ich vermute mal, dass das auch von Gastronomie zu Gastronomie unterschiedlich ist. Ich weiß es in anderen Fällen, wo die Leute das durchaus behalten dürfen und sich darüber sehr freuen. Bist du denn generell ein Typ, der so ein bisschen sparsam ist und schon auf den Pfennig guckt, auf den Cent? Also grundsätzlich würde ich sagen, ja. Ja? Ich bin schon sehr sparsam. Es kommt immer auf die Situation an. Also für meine Familie, für meine direkte Familie nicht. Da achte ich also nicht auf den Euro. Mhm. Alles andere, ja, was Feiern oder irgendetwas anderes angeht, ja, schon. Wo bist du denn? Da achte ich sehr gut oder sehr wohl auf das Geld. Ja, abgesehen jetzt mal von der Familie, wie du es gerade gesagt hast, wo bist du denn mal wirklich großzügig und sagst, okay, die Leute sollen auch was haben? Bis auf die Familie? Ihre Familie hat man jetzt schon abgehakt. Ja, bis auf die Familie nicht. Nicht? Also bis auf die Familie bin ich so nicht großzügig. Das heißt... zu anderen Leuten, noch zu Institutionen. Oh, das heißt, wenn man mit dir mal ausgeht, kann man nicht hoffen, von dir mal einen ausgegeben zu bekommen. Kommt auf die Situation an, ja. Ich merke schon. Nun bin ich aber auch so, ich lasse mir auch ungern was ausgeben. Also es ist nicht so, dass ich nehme. Ah, ja. Und fühle mich dabei gut. Aber also, ist das nicht ein bisschen Spaßbremse? Es macht doch Spaß, jemanden einzuladen und dann wieder eingeladen zu werden. Ich find's toll. Ja, ist Ansichtssache, ne? Ja. Wann hast du das letzte Mal... Aber ohne Geiz, also ohne Geiz und ohne Gier, also eine gewisse Portion Gier, gehört auf jeden Fall dazu. Ohne Gier... vertrete ich die Meinung, kommt man nicht weiter. Genau, das hatte ich ja gerade gesagt. Diesen Standpunkt kann man ja haben, ohne eine gewisse Sparsamkeit, oder das kann man dann auch Geiz nennen, oder eine kleine Portion Gier, kommt man im Leben nicht voran, meinst du? Das ist so deine Philosophie, Lebensphilosophie. Ja, man muss es nicht übertreiben, sag ich mal, aber grundsätzlich eine gewisse Portion Geiz und also gepaart mit Gier muss dabei sein, ansonsten kommt man nicht weiter. Wenn ich all mein Geld nur unter die Leute bringe und selber dabei am Monatsende nichts mehr habe, ja, dann tut es mir schrecklich leid. Da gebe ich dir recht, Matthias. Das ist natürlich das Gegenteil. Aber ich finde es so sympathisch, wenn ich merke, dass Leute herzlich gerne geben, ohne es zu verschwenden. Verschwendung, das finde ich auch ganz schlimm. Aber wenn jemand herzlich gibt, gastfreundlich ist, jemand einlädt, das finde ich so nett. Da hat jemand bei mir schon gleich ein paar Punkte, Pluspunkte. Ja, dann bist du einer von wenigen, die das dann auch wieder zurückgeben. Ja, sehr gerne. Das mache ich auch sehr gerne. Und oftmals ist es so, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, man gibt, aber man bekommt nichts wieder. Und ich bin ein Mensch, der fordert dann auch nicht ein. Mhm. Also wenn ich gegeben habe und ich merke, von meinem Gegenüber kommt nichts zurück, dann kapsel ich mich da ab und dann weiß ich, alles klar, ich habe meine Lehren daraus gezogen und okay, ja. Zu dem Punkt und dann nicht weiter. Was glaubst du, Matthias, woher diese Einstellung bei dir kommt? Ist das familiär bedingt? Ja, ich denke, sowas ist anerzogen, ja. Wobei es da auch, finde ich, große Phänomene gibt. Das habe ich so im Verwandtenkreis, dass die älteren Leute sehr großzügig sind und die Kinder ganz geizig werden und auch umgekehrt. Also manchmal hat das mit der Erziehung und der Familie nichts zu tun, habe ich so die Erfahrung gemacht. Dass es eine Typfrage ist. Kann sein. Ja. So, aber ich bin schon mal beruhigt, dass du deiner Frau, deinen Kindern, wie immer die groß die Familie ist, da bist du nicht knauserig und da machst du auch große Geschenke. Überhaupt nicht. Also das ist, da gibt es für mich auch gar kein Wenn und Aber. Die stehen an absolut allererster Stelle. Ja. Und wenn da irgendwas gebraucht wird oder auch Sachen, die nicht gebraucht werden, das spielt eigentlich keine Rolle. Wenn ich meinem Kind oder meiner Partnerin, meiner Ehefrau eine Freude machen kann, dann mache ich das. Mhm. Vorzugsweise natürlich dem Kind als der Ehefrau. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall. Sehr gut, Matthias. Ich danke für deinen Anrufen, für die offenen Worte auch. Und komm gut an, wo immer du hin willst. Alles ja. Gute wünsche ich dir. Ich danke dir. Sehr gerne, tschüss. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute. Unser Thema Geiz und Gier in der Technik Friedrich Marquardt. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live. 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ihr könnt wie immer ab 0 Uhr anrufen oder mailen domian@wdr.de. Gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen. Tschüss.